전용 남 포지션 도대 센트럴 포지션 데스 소셜리스트 유겐 피아반 데스 김일성 남 암 26. Mai eine Stellung mit folgendem Inhalt. Die eigenartigen Linien für Vereinigung des Vaterlandes, die der Marschall Kim Jong-un auf den 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas vorgelegt hat, werden als wissenschaftliches und gerechtes Vereinigungsprogramm anerkannt. Ich unterstütze voll diese im Namen der 5 Millionen Jugendlichen. Die ernste Lage von heute fordert, dass alle Jugendlichen, wie die der vorigen Generation, die unter Einsatz der Jugend und des Lebens gekämpft hatten, im heiligen Kampf um die Wiedervereinigung der Heimat ihre Verantwortung und Rolle als Avantgarde gerecht werden. Alle Jugendlichen, Studenten und Schüler im Norden, Süden und Ausland sollen festen Standpunkt, großen Mut und Selbstbewusstsein dafür haben, die Frage der Wiedervereinigung Koreas durch koreanische Nation selbst zu lösen. Vor der großen Frage der Vereinigung des Heimatlandes sollen sich alle ungeachtet der Unterschiede in Ideen, Idealen und politischen Anschauungen eng zusammenschließen. In Vertretung der 5 Millionen koreanischen Jugendlichen, die in der Obhut der großen Menschen von Paek-do-san zum Mutigen des jugendstarken Landes geworden sind, entschließe ich mich dazu, getreu den Linien des verehrten Marschalls Kim Jong-un für Wiedervereinigung des Landes im Kampf um Bahnung des großen Weges für selbstständige Einheit den Geist und Mut der Heldenjugend des Südkorea restlos zu demonstrieren. Ich äußere meine Erwartung, dass die Jugendlichen in Südkorea und Ausland im Einklang mit dem leidenschaftlichen Wunsch der ganzen Nation und mit dem Aufruf des Zeitalters und der Geschichte die separatistischen Umtriebe der vereinigungsfeindlichen Kräfte im In- und Ausland vereiteln und an dem patriotischen Kampf für die Vereinigung der Heimat den sehnlichsten Wunsch der Nation aktiv teilnehmen werden.